Ja, ja, erwiderte Logau, ihm fehle des Gryphius Malkasten. Er schreibe nicht mit dem Pinsel. Mit der Feder wohl auch nicht, gab Hoffmannswaldau zurück, eher mit einem Stichelchen. Dieses Geplänkel hätte andauern und die Gesellschaft noch eine Weile mit schnellem Witz unterhalten können, wäre nicht Heinrich Schütz zu Wort gekommen, der plötzlich stand und über die Köpfe der Poeten hinweg sprach. Er habe alles gehört, die Gedichte voran, danach jene für Rollen aufgeteilte Sprache, die in Szenen gegliedert sei. Loben wolle er vorerst die klar und in schöner Blöße auftretenden Verse des jungen Studenten der Medizin, dessen Namen ihm leider entfallen sei. Wenn jener also, wie er gerade höre, Johann Schäffler heiße, werde er sich den Namen merken. Nach erstem Hören glaube er, eine achtstimmige, doppelchörige A cappella-Musik etwa zum Vers über die Rose machen zu können oder über jenen Sinnspruch vom Zufall und Wesen, welcher laute, Mensch werde wesentlich, denn wenn die Welt vergeht, so fällt der Zufall weg, das Wesen, das besteht. Solche Wörter hätten Atem. Und wäre es nicht vermessen, wollte er sagen, Einsicht wie diese finde man ähnlich nur in der Heiligen Schrift. Doch nun zu den anderen. Leider seien die Verse des jungen Birken an seinem Ohr vorbeigegangen. Er müsse das lesen. Erst beim Nachlesen erweise sich, ob der Wortklang nur Klingklang sei oder Sinnklang gebe. Weiterhin wolle er nicht verkennen, dass die Buhliedchen des Herrn Gräflinger, von denen ihm übrigens ähnliche aus der Ariensammlung seines Vetters Albert bekannt seien und an denen er bei so viel Frevel ringsum im Vaterland keinen sittlichen Anstoß nehmen könne, zumindest jene Qualität hätten, welche beim Schreiben von Madrigalen benötigt werde. Diese Kunst sei, wie er leidvoll wisse, in Deutschland kaum einem Poeten geläufig. Wie gut habe es da der Monteverdi gehabt, dem Guarini die schönsten Stücklein geschrieben hätte, desgleichen Marino. Er wolle, um in der Gunst solcher Vorlagen zu kommen, dem jungen Mann raten, sich des deutschen Madrigals anzunehmen, wie es vormals der selige Opitz versucht hätte. Dergleichen lockere und nicht strophige Verse dürften heiter, klagend, streitbar, sogar scherzhaft, widersinnig und der Tollheit verschrieben sein, wenn sie nur Atem trüge, damit Raum bleibe für die Musik. Diesen Raum finde er leider nicht in den gehörten dramatischen Szenen. So sehr er den schroffen Ernst der Sonette des Herrn Gryphius schätze, so heftig er die Klage des Autors gegen die Eitelkeit dieser Welt unterstütze, so viel bleibende Schönheit aus dem gerade Gelesenen spreche, Platz finde er, der Tonsetzer, nicht zwischen den vielen, zu vielen Wörtern. Da könne sich keine ruhige Geste entfalten. Niemandes Trauerlaut könne in solchem Gedränge verhallen oder sein Echo finden. Da werde zwar alles dicht bei dicht deutlich gesagt, doch die eine Deutlichkeit lösche die andere, sodass eine überfüllte Leere entstehe. Es bleibe alles, so heftig die Wörter stürmten, ganz unbewegt. Wollte er solch ein Schauspiel in Töne setzen, müsste er einen wahren Fliegenkrieg entfesseln. Ach und nochmals ach, wie habe der Monteverdi es gut gehabt, dass ihm der Meister Rinuccini mit fügsamen Libretti zur Hand gewesen sei. Lob und Preis jedem Poeten, der es verstünde, ihm einen Text zu liefern, schön wie das Lamento der Ariana. Oder etwas gleich der bewegten Szene, die, nach den Worten des Tasso, als Kampf des Tancredi mit Clorinda aufregend zu Musik gekommen sei. Doch so viel gewünscht heiße zu viel verlangen. Er müsse sich bescheiden. Wo das Vaterland da niederliege, könne die Poeterei kaum in Blüte stehen. Nicht etwas schweigen? Unruhe, antwortete dieser Rede. Gryphius saß wie verdonnert, und mit ihm fühlte ich mich, waren viel getroffen. Das Ausnehmen der irrlichtende Schäffler und der verbuhlte Gräflinger gefallen hatten, nahm besonders Gerhard übel. Schon stand er. Er wollte die Gegenrede halten. Er sei um Antwort nicht verlegen. Er wisse, welche Musik dem Wort fromme. Er werde es dem Italienerfreund, dem Lobredner des Welschen, dem Herrn Enrico Sagittario zeigen, und zwar auf deutsche Weise, die künde frei heraus. Doch Gerhard durfte noch nicht. Weder Rist noch Zesen, die beide auf Antwort drängten, wurde Erlaubnis erteilt. auch mir nicht, so fertig ich voller Rede war. Simon Dach nahm ein Zeichen der Wirten von der Tür her zum Anlass und hob die Versammlung auf. Man möge, bevor man streite, friedlich die Suppe löffeln, die man sich eingebrockt habe. Ob der Gelnhausen schon zurück sei, wollte, während die Herren von den Stühlen rückten, Harsdörfer wissen. Ihm fehle der Stoffel. Das Treffen in Telgte, 12. Kapitel. Schmackhaft und mager. Die Schwarte drin hatte schon gestern herhalten müssen. Eine Suppe, die nur kurz sättigte, aber lange erinnert sein wollte. Grütze mit Kerbel geschönt, dazu knapp Schwarzbrot. Das füllte die Jungen nicht. Gräflinger maulte. Hoffmannswaldau, den gestern die schmale Kost zum Lob des einfachen Lebens hingerissen hatte, meinte, man könne das Schlichte auch übertreiben. Dann schob er seine halbvolle Krumme dem jungen Birken zu. Gryphius rührte in seiner Suppe Gedanken auf, die den schlesischen Hunger zum Weltenhunger erhoben. Kurz gebunden spottete Logau über die zeitgenössische Kunst des Suppenverlängerns. Schepko schwieg überm Löffel. Andere, Moscherosch und Weckerlin, hatten sich enthalten oder waren wie Buchner mit dampfender Kumme in ihrer Kammer verschwunden. Später trug Schnäuber die Nachrede herum. Er habe gesehen, wie eine der Mägde, Elsabe, dem Literaturmagister mit Zukost im Tuch nachgestiegen sei. Schütz hingegen blieb am Tisch und löffelte, während ihn sein Vetter Albert mit Geschichten aus besseren Tagen unterhielt. Beide hatten Mitte der 30er Jahre am Kopenhagener Hof König Christians Gunst genossen. Man hörte den Sagittario lachen. Als Harsdörfer, der diesmal das Tischgebet hatte sprechen dürfen, beiläufig meinte, eigentlich hätte die Kerbelsuppe ohne viel Worte bußfertig genug machen müssen, sagte Dach, es sei nun mal immer noch Krieg. Doch wolle er gern mit dem Kaufmann Schlegel und einigen Buchdruckern durch Telgte laufen, dort werde sich sicher Beißbares für den Abend kaufen lassen. Selbst Ratten fänden dort nichts, rief Laurenberg. Nur noch vereinzelt bewohnt sei die Stadt, wüst und vernagelt, die Tore kaum besetzt, nur Hunde streunten. In der Frühe schon wären Schnäuber und er gegen blankes Geld um ein paar Hühner bemüht gewesen, dort gackere nichts mehr. Merkwürdig, dass sich der fromme Gerhard ereiferte, man hätte besser vorsorgen sollen. Dach als der Einladende hätte das notwendigste Speck und Bohnen bereithalten müssen. Er sei doch bei seinem Fürsten in Gunst, warum aus dessen calvinistischer Fourage nichts abzuzweigen gewesen wäre. Er verlange nur, was notdürftig jeder Christenmensch brauche. Außerdem könne ein Gast wie der kursächsische Hofkapellmeister, wenn er sich schon herablasse, bei schlichten Strophenliedschreibern zuweilen bessere Bewirtung verlangen. Darauf sagte Dach, man möge ihn nur schelten. Doch dulde er nicht, dass seines Fürsten Religion geschmäht werde, ob Gerhard nicht die brandenburgischen Toleranzedikte kenne. Denen werde er sich nicht beugen, hieß die Antwort. Und viel später, als Diakon der Nikolaikirche in Berlin, konnte er seinen Glaubenseifer bis zur Amtsenthebung beweisen. Wie gut, dass noch immer vom rheinischen Braunbier genug war. Rist vermittelte mit Gesten. Als Wittenberger Autorität rief Buchner seine ehemaligen Schüler zur Ordnung. Und als die Wirten der Gesellschaft kleine Hoffnung machte, es werde Gelnhausen von Münster zurück womöglich was Handfestes bringen, waren die Dichter bald über den Suppenstreit hinweg und bissen sich an Sprachgebilden fest. Genügsame Wortwiederkäuer, denen notfalls Selbstzitate Sättigung brachten. Während Schütz Kritik den gerade noch betretenen Gryphius nicht hinderte, etliche neue Trauerspiele in düsteren Szenen vor bald versammelten Zuhörern zu entwerfen, hatte Schütz Lob die Papiere des Breslauer Studenten für einige Verleger interessant gemacht. Der junge Schäffler wusste nicht, wie er sich den Angeboten der Drucker verweigern sollte. Als der Nürnberger Enter mit dem Versprechen einer städtischen Medikusstelle lockte, bot Elsevirn die Rückkehr nach Leiden zwecks weiteren Studien. Es sei dem Studenten anzuhören gewesen, wo sich sein Geist, wie vormals dem jungen Gryphius, geweitet habe. Doch Schäffler blieb bei seinem Er werde sich Rat aus anderem Munde erfragen. Wohl deshalb sah ich ihn später nochmal durchs Emstor nach Telgte hineinlaufen, wo er zwischen den üblichen alten Weibern vorm hölzernen Gnadenbild kniete. Am anderen Ende des langen Tisches wollten Logau und Harsdörfer wissen, was Gelnhausen so früh nach Münster getrieben habe. Die Wirtin Libuschka sprach hinter der Hand, als verriete sie ein Geheimnis. Es habe die kaiserliche Kanzlei den Stoffel herbeizitiert. Nicht nur die Weimarer seien aufrührig, auch bei den Bayern, die mit dem Schwed ihren Sonderfrieden gemacht hätten, werde gemeutert. Zum Kaiser übergegangen, versuche der Reitergeneral Wert, dem Krieg neuen Auftrieb zu geben. Dessen immer lustigen Haufen kenne sie gut. Aus dessen Regimentern habe sie zwei Ehemänner, wenn auch für kurze Zeit nur als Bettgenossen gehabt. Dann erklärte die Libuschka, warum sie die Zucht Wallensteinscher Regimenter gemieden habe. Sie verlor sich in Anekdoten aus kreuzqueren Feldzügen, wobei ruchbar wurde, dass sie vor 3 Jahren mit Gallas Heerhaufen in Holstein eingefallen war und bei der Plünderung Wedels, wie gut das Riss sich woanders erregte, ihren Abstrich gemacht hatte. Dann erzählte sie aus früheren Zeiten, wie sie Mitte der 20er Jahre noch jugendfrisch und beritten in Hosen unter Tilly gedient und, bei Luther war's, einen dänischen Rittmeister gefangen genommen habe. Der hätte sie gewiss, denn er sei von Adel gewesen, zur Gräfin gemacht, wenn nicht der Verlauf des wechselgünstigen Krieges. Natürlich hatte die Libuschka Zuhörer. Gründlicher als viele der Poeten kannte sie sich aus im Hin und Her der Mächte. Sie sagte, nicht Diplomatie, sondern die Suche nach Winterquartieren bestimme den Kriegsverlauf. Über ihren Geschichten vergaß man die Mission des Stoffel. Solange sie redete und mit Zeitsprüngen 3 Jahrzehnte ausmaß, war selbst der alte Weckerlin begierig, das evangelische Verhängnis seiner Jugend, die Schlacht bei Wimpfen von beiden Neckarufern geschildert und das den Spaniern günstige Wunder, eine weißgewandete Marienerscheinung, erklärt zu bekommen. Es hätte, sagte die Wirtin, explodierende Munition eine Wolke gezeugt, die, übers Schlachtfeld geweht, katholische Deutungen zugelassen habe. Erst als Moscherosch und Rist abwechselnd jenen Aufruf der Dichter an die Fürsten verlasen, den sie mit Harsdörfer und Hoffmannswaldau aufgesetzt, doch nach Dachswillen nicht schon am Morgen hatten vortragen dürfen, lief das Interesse von der Wirtin weg und entzündete sich an der Not des Vaterlandes. Schließlich war man deswegen zusammengekommen. Es galt, sich vernehmlich zu machen. Wenn keine Regimenter, so konnten sie doch Worte aufbieten. Weil Rist als erster las, begann der Aufruf mit Donnerwort. Deutschland, das herrlichste Kaisertum der Welt, ist nunmehr auf den Grund ausgemergelt, verheeret und verderbet, dies bezeuget die Wahrheit. Der grimmige Mars oder der verfluchte Krieg ist die allerschrecklichste Strafe und abscheulichste Plage, mit welcher Gott die übermachte Bosheit unzähliger Sünder des unbußfertigen Deutschlandes nunmehr balde 30 Jahre hat heimgesucht. Dies saget die Wahrheit. Dass nunmehr das höchst bedrängte und in den letzten Zügen liegende Vaterland mit dem alleredelsten Frieden wiederum beseligt werden wolle, weshalb zu Telligt, was nach alter Deutung junger Eichbaum heißet, die hie selbst versammelten Dichter beflissen sind, den deutschen und fremden Fürsten ihre Meinung fürzustellen und als Wahrheit zu verfestigen. Dann zählte Moscherosch die Häupter der Parteien auf. Es wurden, voran der Kaiser, die Kurfürsten nach alter Ordnung, ohne Bayern, doch inbegriffen die Pfalz, mit aller Ehrerbietung genannt, die Hoffmannswaldau zierlich zu setzen gewusst hatte. Dann wurden die fremden Kronen angerufen, um gleich darauf allesamt, ob Deutsche, Welsche oder der Schwed, ohne Ansehen der Konfession verklagt zu werden, weil die Deutschen den fremdländischen Horden das Vaterland preisgegeben und die Fremden sich Deutschland zum Tummelplatz erkoren hätten, sodass es nun zerstückelt liege, ohne alte Ordnung, alle Treu verloren habe und nach Verlust seiner Schönheit nicht mehr kenntlich sei. Einzig die Dichter, das sagte der Aufruf, wüssten noch, was deutsch zu nennen sich lohne. Sie hätten mit vielen heißen Seufzern und Zehren die deutsche Sprache als letztes Band geknüpft. Sie seien das andere, das wahrhaftige Deutschland. Danach wurden wieder von Rist, dann von Moscherosch etliche Forderungen gereiht, darunter die Stärkung der Stände, der Verbleib Pommerns und des Elsass beim Reich, die kurpfälzische Wiedergeburt, die Erneuerung des böhmischen Wahlkönigtums und natürlich die Freiheit jeglicher Konfession, die kalvinistische mitgenannt, das hatten die Straßburger sich ausbedungen. Auch wenn dieses Manifest, denn entschlossen laut, wurde von Absatz zu Absatz der Text verlesen, zuerst Begeisterung bei der Versammlung auslöste, wurden doch bald Stimmen laut, die seine Anmaßung verringert, die Forderungen verkleinert, seinen praktischen Sinn deutlicher haben wollten. Wie erwartet, störte Gerhard die besondere Erwähnung der Calvinisten. Buchner, zurück aus seiner Kammer, bemängelte mit Blick auf Schütz die zu scharfe Verurteilung Sachsens. Weckerlin sagte, auf diesen Schrieb hin würde weder der Maximilian gegen die Hispanier noch die hessische Landgräfin gegen die Schweden einen Streich tun. Außerdem sei die Pfalz auf immer dahin. Und Logau spottete, wenn der welsche Kardinal solche Epistel zu lesen bekomme, werde er sogleich bei Hinterlassung aller Beute das Elsass und Breisach räumen lassen. Desgleichen sehe er Ochsenstierna, so treudeutsch angerufen, alle Lust auf Pommern samt Rügen verlieren. Dagegen empörte sich Grifflinger, was der Schlaukopf gegen die Schweden habe. Hätte der heldische Gustav Adolf nicht über die Ostsee gesetzt, wäre selbst Hamburg pfäffisch geworden. Und hätten sich Sachsen und Brandenburg nicht immer wieder feige enthalten, wäre man mit dem Schwed bis über die Donau und weiter. Und hätte nicht Wrangels Reiter im Vorjahr noch Bayern besucht, würde ihm Regensburg, wo er hingehöre, noch immer verschlossen bleiben. Einzig der Schwed, rief Laurenberg, habe den Friedländer aus Mecklenburg geworfen. Richtig, riefen die Schlesier, wer, wenn nicht der Schwed, werde sie vor dem Pfaffentum schützen. Bei aller Besatzungspein habe man Grund, dankbar zu bleiben. Die Angriffe auf Schwedens Krone müssten raus aus dem Manifest. Erschrocken blieb der junge Schäffler stumm. Als Schnäuber einwarf, dann müsse man auch den Franzos schonen, weil Frankreich entscheidend Spanien geschwächt habe, sagte Zesen, was eigentlich Rist hätte sagen sollen. Dann bleibe ja nichts mehr an Klage auszurufen, nur übliche Ohnmacht. Die müsse nicht posaunt werden, die lohne das Treffen nicht, weshalb man dennoch versammelt bleibe. Heinrich Schütz, der den Wechselreden wie abwesend beigesessen war, beantwortete die Frage nach dem Weshalb. Der geschriebenen Wörter wegen, welche nach Maßen der Kunst zu setzen einzig die Dichter begnadet seien, auch um der Ohnmacht, erkenne sie wohl, ein leises Dennoch abzunötigen. Dem konnten wir zustimmen. Rasch, wie um den kleinen Frieden zu nutzen, sagte Simon Dach, ihm gefalle der Text, selbst wenn er nicht brauchbar sei. Der sonst so strenge Herr Schütz habe nur milde gesagt, was jedermann wisse, es fehle den Dichtern alle Macht, außer der einen, richtige, wenn auch unnütze Wörter zu setzen. Man werde den Aufruf überschlafen, vielleicht komme er über Nacht zu einer günstigeren Lesart. Dann rief er die Versammlung in die große Diele zu neuem Disput. Es wolle doch Gerhard nun endlich dem weitberühmten Gast replizieren. 13. Kapitel. Die Kerbelsuppe, mit der ihr eingekochten Grütze, mochte die vorher gereizten Gemüter beschwichtigt haben, oder es hatte der Aufruf an die Fürsten die Dichter zur Ader gelassen. Jedenfalls hockten sie matt im Halbkreis, maßvoll trug Gerhard seine Rede gegen den kursächsischen Kapellmeister vor. Heinrich Schütz' Vorwurf, es fehle der deutschen Poeterei an Atem, vollgestopft mit Wortmüll sei sie, keine Musik könne sich in ihrem Gedränge mit sanfter oder erregter Geste entfalten. Diese schlechte Zensur, der als Fußnote unterstellt war, es habe wohl der Krieg das Gärtlein der Dichtkunst verdorren lassen, blieb als These haften, denn von Dach aufgerufen, redete Gerhard nur allgemein hin. Es habe der Gast einzig seine hohe Kunst im Auge. Bei so kühnem Überblick werde ihm das schlichte Wort entgangen sein. Das wolle zuerst Gott dienen, bevor es sich der Kunst beuge, weshalb der wahre Glaube nach Liedern verlange, die als Wehr gegen jegliche Anfechtung stünden. Solche Lieder seien dem einfachen Gemüte gewidmet, sodass die Kirchengemeinde sie ohne Mühe singen könne. und zwar vielstrophig, damit der singende Christ von Strophe zu Strophe seiner Schwäche entkomme, Glaubensstärke gewinne und ihm Trost zuteil werde in schlimmer Zeit. Das zu tun, dem armen Sünder zu ihm gemäßen Gesang zu verhelfen, habe Schütz verschmäht. Selbst der Beckersche Psalter sei, wie er vielerorts hören müsse, den Kirchgemeinden zu vertrackt. Da baue er, Gerhard, besser auf seinen Freund Johann Krüger, der sich als Kantor aufs strophische Lied verstehe. Dem rage nicht die Kunst vor allem, dem seien nicht der Fürsten glänzende Hofkapellen teuer, sondern des gewöhnlichen Mannes Nöte wichtig. Dem wolle er mit anderen, wenn auch nicht weit berühmten Komponisten, nie zu gering sein, der täglich bedürftigen Christgemeinde zu dienen und strophigen Liedern Noten zu setzen. Er nenne des so früh zu Gott gegangenen Fleming in allen meinen Tagen oder des ehrbaren Johann Rist, O Ewigkeit, du Donnerwort, oder unseres freundlichen Simon Dach, O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen, oder des grad noch geschmähten, nun wahrlich wortmächtigen Gryphius, die Herrlichkeit der Erden muss Rauch und Aschen werden. Oder auch seine, des ganz dem Herrn ergebenen Gerhard-Strophen, wach auf mein Herz und singe. Oder, was er jüngst geschrieben, O Welt, sieh hier dein Leben am Stamm des Kreuzes schweben. Oder, nun danket all und bringet er. Oder, was er hierorts in seiner Kammer geschrieben, weil doch der Frieden bald komme und dann von den Kirchgemeinden gelobpreiset sein wolle. Gott Lob, nun ist erschollen das edle Fried- und Freudenwort, das nunmehr ruhen sollen, die Spieß und Schwerter und ihr Mord. Dieses sechsstrophige Lied, in dessen vierter Strophe ihr vormals schönen Felder mit frischer Saat bestreut, jetzt aber lauter Wälder und dürre Wüsteheit des Vaterlandes Zustand zu einfachen Wörtern gefunden hatte, trug Gerhard auf sächsische Weise in ganzer Länge vor. Die Versammlung war ihm dankbar. Rist grüßte ergeben. Schon wieder in Tränen, der junge Schäffler. Gryphius stand auf, ging auf Gerhard zu, umarmte ihn mit großer Gebärde. Danach wollte sich Nachdenklichkeit breit machen. Schütz saß wie unter eine Glasglocke gestellt, Albert voll innerer Not. Dach schneuzte sich laut, mehrmals. Da sagte Logau in die abermals ausbrechende Stille, er wolle nur bedenken, dass das fromme Kirchenlied, wie es von vielen, die anwesend seien, fleißig für den Gemeindegebrauch hergestellt werde, eine Sache sei, die zum literarischen Streit nicht tauge. Eine andere Sache jedoch nenne er des Herrn Schütz hohe Kunst, die sich um das alltägliche Strophenlied nicht kümmern könne, weil sie auf vielstufigem Podest dem beliebigen Gebrauch entrückt stehe, doch gleichwohl, wenn zwar über die Gemeinde hinweg, einzig dem Lob Gottes erschalle. Außerdem wolle, was Herr Schütz kritisch zum atemlosen Sprachgebrauch der deutschen Poeten angemerkt habe, gründlich bedacht sein. Er jedenfalls danke für die Lektion. Weil Czepko und Hoffmanns-Waldau ihm zustimmten, Rist und abermals Gerhard anderer Meinung sein wollten, Gryphius sich heftig zu entladen drohte und Buchner nach allzu langem Schweigen mit längerer Rede angereichert war, hätte sogleich wieder ein Disput beginnen können, zumal Dach unschlüssig zu sein schien und sich der neuerlich aufwallenden Redekunst wie ausgeliefert sah. Da sprach, wieder erwarten und unaufgerufen, noch einmal Schütz. Sitzend entschuldigte er sich leise, Anlass für so viele Missverständnisse gewesen zu sein. Einzig sein übergroßes Verlangen nach abgeklärten und doch bewegenden Wortvorlagen trage Schuld daran. Deshalb müsse er noch einmal dartun, welcher Art Sprachwerk der Musik dienlich sein könne.